die unrelated segments, die unrelated segments mit Where You Gonna Go, veröffentlicht irgendwann zwischen 1965 und 67. Um Musik aus Detroit und aus ganz Michigan geht's im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Viele Bands mit dem Etikett Detroit Rock kommen gar nicht aus der Motor City. Dick Wagner zum Beispiel begann in einer Stadt namens Saginaw, etwa 120 Meilen nördlich von Detroit. Mit den Bossmen spielte er in Clubs und bei Highschool-Feten. Eine ihrer frühen Singles soll wie die britischen Searchers geklungen haben, eine andere Single wie Bad Boy von den Beatles. Dick Wagners bekannteste Band hieß Frost. Die konnten kompetenten Hardrock abliefern und auch sehr britisch klingen. Von Frosts drittem Album Through the Eyes of Love jetzt die Eröffnungsnummer Black as Night, The Frost 1970.